Ich hatte mal ein Haus, ich lebte echt in Saus und Braus. Die große Welt war mir zu klein, was gut war, musste besser sein. Mein Sockel war so hoch, ich dachte oft, ihr könnt mich doch. Und nahm auf meinem Himmelsritt gar nicht erst nen Fallschirm mit. Ich fühlte mich wie ein echter King, doch dann passierte mir so ein Ding, an dem ich ausgenockt zu Boden ging. Egal, ich war in der Zeit nicht hinterher, was ich jetzt hab, ist so viel mehr, denn ich hab dich. Hart, doch gut für mich. Das alles ist mir nur passiert, damit du mein Herz berührst. Aufgebaut, hab ja auch keinem mehr vertraut. Denn läuft dein Leben auf so'n Riff, verlassen alle das sinkende Schiff. Manchmal sitz ich da und schau zurück, halte dich im Arm, mein bestes Stück. Ich hatte gar kein Pech, ich hatte Glück. Was ich jetzt hab, ist so viel mehr, denn ich hab dich. Was soll's, ich wein dem keine Tränen nach. Die Landung war zwar ein bisschen hart, doch gut für mich. Das alles ist mir nur passiert, damit du mein Herz berührst. Was soll's? Ich wein ihm keine Tränen nach. Die Landung war zwar ein bisschen hart, das alles ist mir.